Professor Declan Kennedy. Sie haben eine Menge gemacht. Die berühmten Kennedys stammen von Ihnen ab, habe ich im Vorgespräch gelernt, kommen auch aus Irland. Und Sie haben wirklich eine Menge gemacht, zuletzt lange Professor an der TU Berlin. Ich habe Sie kennengelernt über Permakultur. Sie haben diesen berühmten Bill Mollison auf dem Weg zum alternativen Nobelpreis hier vorgestellt. Da hat Berlin erstmal gelernt, dass es einen alternativen Nobelpreis gibt. Das war damals, glaube ich, noch relativ neu. Es muss einer der ersten gewesen sein. Tolle Geschichte, tolle Person. Und das hat auch dem ganzen Öko-Bewusstsein in Berlin einen Riesenauftritt gegeben, kann man sagen. Und dann sind Sie ja von Anfang an oder fast von Anfang an in einem Projekt dabei, Ökodorf Lebensgarten Steierberg. Vielleicht sagen Sie da später auch noch was dazu. Und also Theorie und Praxis kommt da sehr stark zusammen. Aber das Letzte, was Sie gemacht haben und was für uns vielleicht das Interessanteste ist, ist diese Gaia University, eine Universität, die mehr so ökologischem Gedankengut Rechnung trägt und nicht so Dekane und Prodekane und Vizepräsidenten und viel Bürokratie, sondern mehr zur Sache. Und ja, vielleicht sprechen wir ein bisschen darüber. Und Sie sagen ein bisschen, wie das alles entstanden ist und wie man sich das vorstellen kann mit einer Universität und wie man in einer Universität daran teilnimmt, ohne dass es Studiengänge gibt, Zwischenprüfungen, Diplome und alles das. Ja, ich glaube, als Sie mich eingeladen haben, so haben Sie gar nicht gewusst, was für ein historisches Datum heute ist. Und zwar, morgen ist der 10. Jahrestag der Beschluss von Bologna. Und zwar der Beschluss von Bologna, muss man dabei denken, dass es von so richtig hochdotierte Bildungsträger und Bildungsmanager beschlossen worden ist am 19. Juni 1999. Und da sollte also eigentlich der europäischen kulturellen Dimension in das Studium hineinkommen. Da sollte auch ein Schlüssel zur Förderung von Mobilität, ich zitiere, und etwas arbeitsbezogene Qualifizierung der Bürger dabei sein. Und genau das umgekehrt ist passiert und genau deswegen sind die Studenten gestern auf der Straße gewesen. Und zwar ganz klar, die haben die Nase voll. Die haben die Nase voll von Reglementierung. Ich bin so 1958 das erste Mal nach Deutschland gekommen, weil das Studium offen war. Ich hatte gerade die reglementierte Studium erlebt in Dublin, in Irland, wo ich herstamme. Ich bin dann nach London zuerst gegangen, habe ich es nochmal erlebt. Und dann kam ich nach Deutschland und konnte ich aufatmen, ich konnte öffnen, ich konnte mein Projekt, ich konnte mein Studium haben. Und jetzt ist es genau umgedreht, 180 Grad. Und in dieser Situation reden die ganzen Leute von wir brauchen Innovation in der Hochschule. Und die Innovation haben wir angefangen für genau 4 Jahren. Und zwar ein Engländer, der die, sagen wir, die Hauptperson für die Bildung für Permakultur war in England. Ich, der Hauptperson in Europa war. Ja, ich und meine Frau haben Permakultur von Australien für fast 30 Jahren hierher gebracht. Und die dritte Person ist eine US-amerikanische Frau, die aber ihr ganzes Leben in Südamerika gelebt hat und diese ganze Gier nach Bildung da miterlebt hat. Und wir haben einfach alle drei gesagt, eigentlich der Person, der am besten weiß, was er oder sie studieren will, ist der Student selber. Und wir haben gesagt, unsere ganzen Unis sind Input-Unis. In manchen Bereichen ist das absolut notwendig. Zum Beispiel im medizinischen Bereich, obwohl das auch so in Frage gestellt ist heutzutage. Und Ingenieurbereich und solche Sachen. So. Aber in den meisten Fällen, eigentlich weiß der Person selber schon, muss nur geholfen werden. Wenn man so in manche Theorien, so wie Bücher wie Gespräche mit Gott und so weiter geht, dann eigentlich haben wir es alles in uns. Wir haben eigentlich unser ganzes Wissen in uns und es muss nur herausgekitzelt werden. Und wie macht man das? Und wir haben einfach gesagt, okay, das ist ein Ziel. Der zweite Ziel ist, trotz dieser ganzen Geschichte, die in den 50er und 60er Jahren passiert ist, mit den, wo OECD und was noch probiert hatte, eine Gleichheit der Chancen in Bildung zu schaffen, auch in den, sagen wir, Erstwelt oder wie man es nennen will, ist das nicht passiert. Ist genau das Umgekehrte. Ist sogar jetzt ziemlich klar, dass ein Kind in der Schule in Deutschland ist im Vorteil, wenn die Eltern reich sind. Weil dann kann Nachhilfeunterricht dann alles so, weil alles so Hochleistungsbetrieb gemacht ist. Es wird überhaupt nicht wiederum dem Kind gefragt, was er oder sie will. Und da ist mein Unterschied. Ich habe angefangen, als Vierjähriger in die Schule zu gehen, in Irland, das ist ganz normal, aber ich bin in einer Montessori-Schule, wo ich von vorn an mich selbst programmiert habe. Und das konnte ich dann einfach sehen, diese Sache ist notwendig, auch den ganzen Bildungsweg hoch bis zum Doktor. Und so haben wir denn uns zusammengetan und wir haben einfach gesagt, mehr als die Hälfte der Bevölkerung lernen durch Tun und nicht durch Bücher, was sie tun. Mehr die ganzen Leute, die uns versorgen mit Essen, wir haben die nie in der Hochschule gesehen oder kaum. Ja? Und die machen sehr gutes Essen oder sehr schlechtes Essen. Ja? Und da können wir streiten darüber und da können wir auch alle möglichen Kampagnen, auch die Kampagne und so weiter. Also, aber so die, so, deshalb so sind wir auf den Punkt Action Learning gekommen. Und zwar, man konnte es in Deutsch Action Learning, kann man nicht sagen, Aktionslernen, weil das ist eine schlechte Übersetzung. Es ist viel mehr so, ich komme jetzt nicht gerade auf das, der Übersetzung. Also egal, wir benutzen das Wort Action Learning, ihr versteht, was ich meine. Und zwar, der einzige Unterschied ist, dass Action Learning alleine für sich ist meistens nicht genügend, dass man im Grunde genommen eine Reflexion darin haben muss und eine Aussprache darüber. Und das kann eine Institution machen und das haben wir entschlossen zu machen. Und dann haben wir gesagt, nennen wir es jetzt Universität oder nicht? Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist ein Universal Geschichte. Es ist nicht so, was unsere Universitäten sind mehr und mehr zu Fachbereiche und Fachgebiete und so einzeln, so zerhackte Geschichten und wir wollten etwas mehr Ganzheitliches. Ja? Und deshalb, eigentlich kommt es aus der ganzheitlichen ökologischen Bewegung. Und so machen wir es so, dass es statt ein Input-Universität ist es ein Output-Universität. Ich bin der einzige Professor, weil ich eigentlich Professor von der TU Berlin bin. Ja? Und aber es gibt keine Professoren, es gibt keine Lehrstühle, es gibt keine Vorlesungen, es gibt keine Übungen, es gibt 20 Tage im Jahr, wo ein Student oder Studierende bei uns an ein Zentrum von Geier Universität kommen muss und sonst arbeitet sie oder er zu Hause, an sein eigenes Leben ist sein Projekt. Oder vielleicht eine bestimmte Sache in dem Leben. Sagen wir, etwas wiederum, der mit Nachhaltigkeit und Ökologie zu tun haben sollte. Und das wird mit denen besprochen durch Berater. Berater, die einmal da sind, Berater, die kontinuierlich da sind, die nennen wir Prozessberaterinnen, die sind meistens Frauen, Prozessberaterinnen, das ist mehr wie Coaching. Und dann haben wir Spezialberater, aber die bestimmen die Studenten selber, weil die dann aus ihrem eigenen Projekt wissen, wer denn in Berlin oder Deutschland der Koryphäe da drin ist. Der. Und die holen das. Okay. Das würde ich noch ein bisschen nachfragen wollen. Ja. Dieses Student-Directed Learning ist klar, es ist eine überzeugende Geschichte, nur wie funktioniert es? Wie funktioniert es, gerade wenn Studenten bisher aus einem schulischen Umfeld kamen, wo ihnen vorgegeben wurde, und dann sind sie ganz auf sich allein gestellt und sind orientierungslos, heißt es, haben vielleicht auch nicht die Disziplin, allein dabei zu sein. Wie funktioniert das im Detail? Das wollen wir jetzt wissen. Wie geht das los? Wie passen sich die Studenten an das neue Lernumfeld an? Wie gehen die einzelnen Schritte? Wie bleiben sie auf einer Schiene? Okay, es ist so, dass erstens, in Englisch nennen wir die nicht Studenten, wir nennen die Associates. Das kann man in Deutsch auch wieder schlecht übersetzen. Deshalb meistens benutze ich das Wort Studierende, aber statt Student, weil wir wollten auch diesen Unterschied zwischen den Lernenden und den Lehrenden ausschalten. Ja. Wir wollten eigentlich so. Und deshalb, jetzt muss man, und hier kommt der große Knaller, in den letzten 4 Jahren ist der Durchschnittsalter von unseren Studentinnen 38 Jahre alt. So, eigentlich sprechen wir Leute an, die Lebenserfahrung haben. Und die in etwas Lebenserfahrung haben oder überhaupt nur Lebenserfahrung. Und wir sprechen Leute an, die durch einen Gedankenprozess gegangen sind und wollten etwas machen. Wir sprechen nicht Undergraduates an. Wir haben sogar in Deutschland überhaupt keine Bachelor-Programme. Wir haben nur ein Master-Programm. Und zwar, wir sagen aber, jeder kann in diesen Master-Programm hineinkommen. Und es ist, dieses Master-Programm ist meistens 2 Jahre, kann durch Lebenserfahrung auf 1 Jahr sogar reduziert werden. Und es sind Leute, die kommen mit einer Idee, was die für ein Projekt machen wollen. Die haben schon, ja, zum Beispiel jetzt gerade der letzte Mann hier, so, wenn er so sein Wasserprojekt in so eine reflektierende, dokumentierte Studium über 1 Jahr machen würde, dann konnte er eine Anerkennung von der Gesellschaft bekommen dafür. Und das ist mir oft passiert als Normalprofessor in der Uni, weil ich war sowieso so an der TU ein ziemlicher bunter Vogel, ja. Weil ich gelehrt habe, nicht durch Vorlesungen und Übungen, sondern durch Simulationen und Planspiele. Und das war nicht angenommen. Ich war so, ich muss mal ehrlich sagen, jetzt weiß ich, ich wusste es nicht dann, aber jetzt weiß ich, ich war in letzten Endes gemobbt. Und deshalb so bin ich weggegangen mit 51. Aber es ist die beste Sache, was mir passiert ist. Ich habe wieder meine Kreativität und meine Entrepreneurship und so weiter gefunden, indem dass ich einfach diese Beamtentum gelassen hatte. Ja. Ich hatte probiert, es dann von innen zu ändern. Ich habe mich wählen lassen als Vizepräsident der TU mit so einem schlechten Deutsch und so weiter. Es war noch schlechter, als es jetzt ist. Und das, aber trotzdem, so, ich habe einfach gesagt, so, der beste Weg, eigentlich eine neue Sache zu machen, ist es parallel. Von außerhalb, ja. Und jetzt sage ich sogar, die Unis sollen lassen, bleiben, wie die sind, oder weiterentwickeln. Aber wir machen was Komplementäres, nicht Alternatives. Wir sind nicht alternativ, wir sind komplementär. Wir sind komplementär in dem, dass wir eine andere sozusagen Motivation und eine andere Fähigkeit in dem Studenten ansprechen. Und jetzt der König wieder, nicht der Kunde, sondern der Studierende ist König bei uns. Die bestimmen den ganzen Weg und wir sind eigentlich nur Dienstleister. Und das war schon, als ich Vizepräsident der TU, habe ich immer von den unseren Klienten gesprochen. Ja? Und die Kollegen haben nicht das so schön gefunden. Ja? Aber eigentlich ist der Klient, ein Professor, ist der Student. Ja? Und das vergisst er es meistens, ja? Oder oft. Ja? Okay, große Ausnahmen. Aber immer, so, immer ich, was ich will jetzt nicht schwarz-weiß, weil es alles möglichen Grautöne da sind und alle möglichen guten Sachen in der Uni, wie es jetzt ist. Aber es fehlt ein Stück für einen anderen Teil der Bevölkerung. Und das ist, was wir probieren zu machen. Und wir sind nicht groß. Wir werden auch nicht groß, vorläufig. Aber wir machen es in den System nach die Hoc, diese chaotisch, Chaos und Ordnung, chaotisches System. Wir machen kleine Zentren, die alle selbstständig sind, die nicht nach Regeln gehen, sondern nach Leitlinien. Und wir haben diese Leitlinien. Und das ist, was mich eigentlich verbunden hatte mit ihrem Buch, mit ihren ganzen Bewegungen, könnte man sagen hier, dass sie auch mit Leitlinien arbeiten. Sie geben keine Rezepte. Sie geben so Anschub durch Leitlinien. Und das ist, wo ich denke, man sehr gut mit Studierenden arbeiten kann auch. Trotzdem, wie macht man es? Meine Erfahrung ist, wenn jemand erstmal den Fokus gewonnen hat, wenn er an seiner unternehmerischen Idee arbeitet, dann ist er schon ziemlich auf der Schiene. Und wenn man dann ein bisschen bei Krisen vielleicht ab und zu sagt, einfach weitermachen, hilft das. Aber die Menschen aus ihrem normalen Denken in Scheinen und Abschlüssen und ich bin nur etwas wert, wenn ich hier dieses Zertifikat hochhalten kann und er sagt, dass ich die Universität mit irgendeiner Note abgeschlossen habe. Ich sage immer, ich würde als Beschäftiger nie auf so ein Zertifikat achten. Im Gegenteil, mir ist einer suspekt, der durch dieses System so glatt gegangen ist und möglichst mit einer 1 rauskommt. Ich würde eher Leute suchen, die so Kanten haben und sich mal gerieben haben und vielleicht auch mal einen Rückschlag erlitten haben. So, also wie kriege ich die Menschen aus diesem normalen Schulsystem, das nach Bologna noch angepasster, noch ein Stück verschulter wurde, als es schon war, wie kriege ich die raus, zu sagen, nehmt euer Leben selber in die Hand, so etwas alltagssprachlich, unternimm dich und wahrscheinlich bleibt ja dein Unternehmen nicht ganz klein, also unternimm auch für andere, aber unternimm und lass dich nicht unternehmen oder spiel nicht mit und meckere nicht über die großen Konzerne und die falsche Partei und was da alles so schief läuft. Und wann sehen denn die Großen oder die Mächtigen oder die meine Partei ein, wo es lang gehen soll? Selber anfangen. Das ist ja das Versprechen der Demokratie, dass man selber ein Stück weit etwas machen kann, nicht nur einmal in 4 Jahren mitstimmen. Also wie kriege ich die Menschen auf die Linie zu sagen, jetzt nehme ich mein Leben, auch mein ökonomisches Leben, selber in die Hand. Ich verbarrikadiere mich nicht bei Karstadt auf einem sinkenden Schiff, sondern ich überlege, was eigentlich gebraucht wird. Und es wird eine Menge gebraucht. Man kann eine Menge machen. Das sehen wir auch jeden Abend, den wir hier verbringen. Wie passiert der Weg okay, vielleicht in diese neue Perspektive? Vielleicht soll ich da drin ein Jahr beschreiben und vielleicht ein paar von unseren Methoden, weil das zeigt es besser, weil es dann richtig den Action ist. Ja. Es ist nicht den so, weil sonst kommt man in so lauter theoretischen Betrachtungen oder theoretischen Sachen, die dann nichts mit der Sache zu tun hat. Und zwar ist es einfach so, wie vorhin gesagt, wir sind nicht eine Input-Universität, wir geben keine Vorlesungen, sondern ein Output. In anderen Worten, jeder Studierende macht Outputs. Und das ist, wo die ihre Selbstevaluierung machen. Wir evaluieren nicht. Der Prozessberaterin vielleicht schreitet ein, wenn jemand evaluiert sich alles mit 1, so ungefähr. Ja. So, bist du nicht ein bisschen wenig selbstkritisch, so ungefähr. Der Prozessberaterin ist in Kontakt alle 4 bis 6 Wochen mit den Studierenden, wo er ist, so telefonisch oder persönlich oder Skype oder was es ist, ja, und zwar jetzt, denn der erste Output ist eine Review von meinen Lebenserfahrung bis jetzt. Nicht meine Lebens, was ich, meine Lebenserfahrung, aber auch meine Lernerfahrung da drin. Wie habe ich gelernt? Ein Beispiel. Ganz klar, so in der Situation habe ich was gelernt. Ja? Und das ist so bei den Starter-Workshop in einem Jahr ist das schon mitgebracht, wird schon mitgebracht. Vor dem akademischen Jahr, so fängt man an, 6 Wochen vorher diese Sache mit Beratung. Jetzt geht es so dann in 2 Outputs über, wie mache ich mein Projekt? Erstens eine Art Vorentwurf und dann ein Entwurf. Wir benutzen das Wort Design, ein Entwurf. Wir benutzen das Wort Lebensgestaltung und auch Projektgestaltung sehr viel. Denn die nächsten 2 Outputs sind über den Projekt selber, wie es ist gelaufen. Es muss nicht zu Ende gebracht werden, aber wie es ist fortgeschritten und so weiter. Und der sechste Output ist, was habe ich über den ganzen Jahr gelernt und wie? Und was würde ich anderen Leuten sagen, der Vorteil davon war? Und diese letzte wird von externen Prüfer, das ist der einzige Moment, wo ein Prüfer hineinkommt, wir sagen, nennen die Reviewers, externen Reviewers, die gucken das an und gucken, ob es so ungefähr das Niveau von einer herkömmlichen Universität. So, dass wir nicht vollkommen rausspringen aus der Universitätsszene. Ist aber eine ganz andere Geschichte, weil es bedeutet so, ich meine, wer hat überhaupt die Chance, sowas begleitend mit Berater zu machen, ein ganzes Jahr ein Projekt? Ja, und erstens, denn wer hat die Chance und wird dazu gehalten, so richtig darüber zu reflektieren und herauszufinden, wo stehe ich denn? Und das ist für uns eigentlich der Punkt, weil wir gemerkt haben, wir sprechen Leute an, die irgendwie in der Richtung World Changers sind. Ja? Und es sind unheimlich viele World Changers in diesem Raum hier. Von den paar, die ich kenne, aber so auch so von was Leute gesagt haben. Und die haben eigentlich kaum Möglichkeit, das mit anderen zu besprechen. Lassen Sie mich ein bisschen meinen Worten wiedergeben und sagen Sie, ob ich es richtig wiedergebe. Ja. Ich habe so verstanden, es ist ein Prozess, dass ich mir erstmal bewusst werde, wie ich lerne, wie ich in der Vergangenheit gelernt habe. Und dann mache ich auf diesem Weg weiter und dann beobachte ich nach einem Jahr oder so und unter Hilfe von anderen, erstens, wie habe ich gelernt und zweitens, was habe ich gelernt? Also meine Lernmethode ist sehr deutlich. Und was habe ich in der Sache? Ja, was habe ich in der Sache erreicht? Ja. Und dann kommt jemand, der reviewt das und gibt ein bisschen Rückmeldung und sagt, na, er ist noch nicht. Oder, aber ist immer noch, drin ja. ist, wie wende ich es an? Weil ich mache es aus der Aktion und wie mache ich die Aktion weiter? So ist es eigentlich eine unternehmerische Bewusstseinswerden auch so und deshalb so werden wir oft genannt so den Hochschule für ökosoziale Entrepreneure. Ja, also ich verstehe so, es wird nicht geguckt, was kann der Student reproduzieren auf Papier in der Prüfung, sondern was kann er reproduzieren, wie kann er sein Wissen anwenden in der Aktion. Ja, es muss nicht auf Papier sein. Die Sache kann ein Film sein, es kann eine DVD, also es kann eine Aktion. Performance sein. Ja, so, ja, ja. Eine Frau hat ein Lecture-Performance gemacht als Master-Thesis und das war fantastisch. Sie hat so 40 Leute, so 1,5 Stunden in absolut so Spannung gehalten und dabei lauter Sachen erklärt, wie man nachhaltig mit seinem eigenen Körper umgehen konnte. Ja, also an der Universität normalerweise würde man ja ab und zu geprüft und würde auf Papier hinschreiben, was man gelernt hat. Ja. Und irgendeiner liest das und sieht, hat er das richtig wiedergegeben auf Papier. Und Sie sagen, nein, das Gelernte anwenden in der Aktion, in einem Projekt, und wir sehen, was er gelernt hat in den Ergebnissen des Projekts, nicht was er aufschreibt in der Prüfungssituation auf Papier. Das ist der entscheidende Unterschied. So wir haben ja eine kleine Prüfungssituation. Wir probieren diese ganze Sache mit Angst auch abzubauen. Wir schaffen es jetzt sogar, das ist die neueste Sache in diesem Jahr, ist, wir schaffen es jetzt sogar, dass die können Pausen machen zwischendurch von bis zu einem halben oder ein Jahr. So, wenn die meinen, dass die unter Stress kommen, weil wir finden es so eigentlich so nicht sehr produktiv, diese ganze Prüfungsstress, der jetzt so viel beklagt wird, gerade in dem Bachelorstudium. Diese Prüfungen, das weiß man längst, messen mehr Stressstabilität, als dass sie wirklich Kompetenz messen. Das ist eigentlich klar, das ist klar. Nur ist Stressstabilität auch eine wertvolle Kompetenz, kann man sagen, ist nicht völlig umsonst. Okay. Also, aber eigentlich sollte Kompetenz mehr umfassen als nur das. Was ja auch interessant ist, es ist nicht so eine Eigenbrötelei an einem Ort, sondern es ist ja eine internationale Organisation, die sich das ausgedacht hat und die regional aufgestellt ist, zum Beispiel in Deutschland durch Sie, und die sich gegenseitig natürlich auch ein bisschen anguckt, wer bei wem was besser klappt. Okay, aber wir haben eine offizielle Akkreditierung. Ja. Und die offizielle Akkreditierung ist eigentlich durch den Managers in Großbritannien. Und zwar die IMCA, International Management Centers Association, macht Action Learning Studien schon seit 25 Jahren. Und zwar Managers, die ein Projekt haben, könnten es zu einem Bachelor's oder zu einem Master's bringen. Während die weiterarbeiten, kriegen vielleicht von dem Boss einen halben Tag oder einen Tag frei, um das zu machen. Also eine Art Weiterbildungsbonus. Und das ist zusammen mit einer Universität, Ravens University, und ist es sogar eingebaut in den 1988 Reformgesetz von Großbritannien. Und wir sind zu denen hingegangen als allererster Schritt und haben einfach gesagt, wenn ihr es für Management machen könntet, könnten wir es vielleicht für Sustainability, für Nachhaltigkeit machen. Und die haben nicht nur gesagt ja, sondern die haben gesagt, wir helfen euch. Und die haben uns ihr ganze Systeme, diese ganze Selbstevaluierungssysteme, die ganzen Sachen, die ganzen Erfahrungen, wie lernt man am besten in Action Learning. Und zwar in einer Gruppe von drei und nicht mehr. Das ist eine von den Prinzipien, die wir so, okay, ab und zu mal passiert es, dass ein Vierter dazukommt. Aber fast jedes Mal ist ein Problem. Ja? Und so, wir haben, und jetzt, wenn man wirklich guckt, in viele große, gut geführte Unternehmen, es sind drei Leute, höchstens. Ja? Und zwar, wenn es vier ist, schon einer ist nicht mitmachend. Wenn es fünf ist, ist der eine ist richtig auf dem Zaun und guckt zu. Ja, und so, das ist die erste Sache. Die bilden eine Lerngruppe oder eine Gilde, wie man es nennen konnte, und die evaluieren sich selber untereinander, mit Hilfe dann von dem Prozessberater. Und so, das bedeutet, dass das ist viel schärfer, als wenn irgendein Hochschullehrer das machen würde. Und zwar ein detaillierter, bis hin zu den Content, wie heißt das, Inhalt. Ja, so. Und die müssen nicht unbedingt dasselbe Projekt haben. Okay, aber die Projekte sind alle, fast alle, was in der normalen Universität zwischen den Fachbereichen so liegen würde. Interdisziplinär. Nicht richtig interdisziplinär, sondern im Grunde genommen disziplinär sprengend. Ja, zum Beispiel eine Frau hat Ökologie, Bewegung und Medizin verbinden wollte. Oder ein junger Mann hat Ökologie, Events Management und Ökonomie so zusammengebracht. Und so, wo konnte er das machen? Aber ist es brillant. Er schafft es. Er lebt in Deutschland, in Belzig jetzt, aber der schafft es, dass diese ganzen Teenie- und 20-Weekend-So Events, dass die von dem Ort weggehen, wo der Ort in besserer Zustand ist, als es vorher war. Ja. Und solche Dinge, so, das andere, so, ja, er war schon zweimal hat er probiert, an zwei verschiedenen Universitäten zu studieren und jedes Mal muss er es aufgeben, weil es einfach ihm nicht passte. Er hat den, aber den, sozusagen, den Mut, das zu machen und dann ist er irgendwie dann zu uns geladen. Das hat ja eher eine größere Betreuungsintensität, als es an den normalen Hochschulen hat. Wahrscheinlich sogar viel höhere Betreuungsintensität, wenn die Gruppen drei sind. Ja, ja und nein. Weil wir wiederum die Verwaltung und die ganze Sache auf kleinsten gebracht haben durch diese kleine, so, wir waren jetzt auf die internationale Ebene. Und zwar, es gibt Gaia University International und das sitzt in Mexiko. Und das ist diese zwei Gründer, die sind ein Paar, so ein Engländer und ein US-Amerikaner. Die leben in einem Ökodorf, Huehuecoyotl. Huehuecoyotl. Also ungefähr 250 Kilometer von Mexico City weg. Und dann der erste europäische Zentrum, das war der eigentlich der erste akkreditierte, ist bei uns im Lebensgarten Steierberg, in diesem Ökodorf, was ich angeschoben hat. Und ich würde diese Flyers nachher, und da sind drei Personen drauf, ich und zwei Frauen. Und diese zwei Frauen und ich haben den ersten Jahr, wir sind auf die Schulbank gegangen und wir haben ein Jahr Action Learning nach dem Raven-System gemacht. Selber gemacht. Ja. Und deshalb könnten wir akkreditiert werden als Prozessberater. Aber wenn man das nicht macht, ja, also sie ist jetzt gerade nächste Woche 50 und sie ist 52 und ich bin so 51. Ja. Nein, in 5 Wochen werde ich 75. Und, das ist einfach eine andere Geschichte. Wir haben einfach gesagt, es ist ein lebenslang Lernen. Und alle Leute reden davon. Und ein paar Fuchshochschulen machen es und ein paar... Ja, das nicht. So, aber wer ist es? Also, und jeder Politiker benutzt es so gerne, diese lebenslang Lernen. Ja? Aber wer macht es? Und das ist einfach die Möglichkeit. Ja. Declan, vielleicht einen letzten Satz, Stichwort Entrepreneurship. Ja. Das passt ja zusammen. Das, was ihr Action Learning nennt, könnte man ja auch sagen, warum nicht gleich Richtung Entrepreneurship? Dann entsteht auch eine ökonomische Lebensperspektive für die Betreffenden. Das tun wir auch. Und zwar, die müssen so irgendwann, müssen die ein, so die ökonomische mit hineinnehmen, auch ihre eigene Ökonomie. Zum Beispiel, sogar viele Studenten haben, es kostet 6.000 im Jahr, 6.000 im Jahr. Das, 6.000 Euro. 6.000 Euro, ja. So, die, zuerst sagt man, so, ja, als Deutsche. So. In sonstigen Ländern Europas ist das billig. Ja? Also als Deutsche, aber in Deutschland muss man sich befreien, um jeden Tag in der Hochschule zu sein. Man kann nicht, die hier bei denen, könnten die ihre Arbeit zumindest halbtags oder dreivierteltags weitermachen. Manche machen es sogar volltags. Oder die sind sowieso kleine Entrepreneure, wo die überhaupt hineinkommen. Und ja, wir haben dann eine extra Sache getrennt, so eine Alumni und Freunde von Guy University, die dann Spenden hineinholen und Stipendien schaffen. Aber keiner kriegt mehr als die Hälfte des Geldes. Ja, Stipendium, weil sonst, so sagen wir, haben wir diese BAföG-Syndrom, ja? Ja. Und das, die müssen dabei sein und müssen entrepreneurial so schon für ihr eigenes Geschick und ihr eigenes Jahr oder 2 Jahre ja. überlegen. Und das kommt unheimlich schöne Geschichten dabei raus. Ich meine, so, ich würde wahrscheinlich so im September gehe ich ein bisschen raus und gebe es weiter an junge Leute, weil das ist mein Ansatz überhaupt so. Der beste Lehrer macht sich selbst überflüssig. Und Und die, in diese Zeit will ich mich abteilen, so irgendwo auf die Insel und schreiben, weil ich einfach so viel jetzt erfahren habe im Detail. Und es ist nur eigentlich durch Geschichten zu erzählen. Und das so. In der Zwischenzeit haben wir Leute, denn das ist die lustigste Sache jetzt. Und zwar, das haben wir schon erfahren als Ökodorf, Lebensgarten. Wir machen in Ökodorf seit 25 Jahren. Es kommen dann Leute von Universität Bielefeld, Soziologen und so Universität Tralala und Bipapo und die haben so verschiedene, so, also die gucken uns an und die machen kleine Befragungen und dann schreiben die ein tolles Ticket und kriegen einen Master dafür. Und wir sitzen da und haben die Sache gemacht, kriegen gar nichts. Und das war ein bisschen die Motivation und warum es so viel aus den Ökodorf-Bewegungen gekommen ist, unterstützt worden ist, diese Idee. Und jetzt in US-Amerika, der übrigens nur ein Bruchteil von Amerika ist, muss man dabei denken, bitte nicht US-Amerikaner Amerikaner nennen. Da schiebst du die ganze restliche Amerikaner aus dem Weg. Und zwar, diese Leute, die haben jetzt eine Unternehmungslust. Das haben die. Und die haben dann so drei Zentren da. Zwei auf der Westküste, eine in der Mitte und eine auf der Ostküste. Dann haben wir ein Zentrum in Brasilien, dann haben wir ein Zentrum im Werden in Nepal. Dann ist jetzt Kongo unterwegs, so in Europa ist Schottland, Irland, Portugal und Spanien haben einfach gesagt, wir machen nicht in einem Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, vielen Dank. So, und das tun wir auch. Auch sogar Leute und Studierende, die kommen zu unseren Starter-Workshops, wir schicken die nach Hause, wenn die nicht innerhalb von diesen Action-Learning-Prinzipien machen wollen. Die haben vielleicht tolle Sozi-Ideen oder wir vermitteln die anderswo. Und meistens kriegen wir dann Briefe nachher, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, so, weil die haben dann ihren Weg gefunden. Und so, ja. Okay, ich konnte jetzt den ganzen Abend darüber reden. Es ist ein Irre-Experiment und ich habe nie gedacht, dass ich, als ich meinen 70. Geburtstag gefeiert hatte, dass ich noch so ein Projekt also anfangen würde. Aber es war sowas von einer Zusammenbringung von allen möglichen Sachen, die ich für hoch und heilig in mein Leben gehalten hatte, dass ich es einfach machen musste. Ja? Und das Tolle dabei ist, man kriegt unheimliche Energie. Es gibt einen Satz von Picasso, der heißt, it takes a long time to become young. Das ist ja doch ein Beispiel. Ja. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir alle eine Pause verdient. Ja. Ganz tolle Geschichte. Wer sich dafür interessiert, bitte sich mit Declan Kennedy in Verbindung setzen. Ganz herzlichen Dank, dass wir das mitgeben. In einem Jahr oder so stellen wir dann das Buch vor, wo die Erfahrungen und die Geschichten drinstehen. Ja, hoffentlich. Ja. Ja. Gut. Ja, okay. Jetzt haben wir ein bisschen Open End. Ja, zum Schluss vielleicht es sind laut.